Mama hat heute Abend Gäste, das wird grauenhaft. All die Onkel und die Tanten kommen her. Und ich wollt, ich könnt mich drücken vor dem Klatsch und dem Getue. Doch die Gouvernante lässt es nicht zu. Vater, warum kann ich denn nicht mit dir gehen? Weil es nicht geht. Alles, was dir Spaß macht, mag ich was noch mehr. In diesem Fall, es geht nicht. Träumen und Gedichte schreiben oder reiten mit dem Wind. Ich möchte mal so sein wie du. Das Leben ist zu kurz, dass man sich auch nur eine Stunde langweilen darf. Familientreffen hasse ich wie die Pest. Ich auch. Warum darf ich heute nicht wieder auf dem Kirschbaum? Sei froh, dass es nicht so geht wie deine Schwester. Oder üben auf dem Seil zu balancieren. Helene wird zur Kaiserin dressiert. Oder mit den Brüdern toben auf der Wiese hinterm Haus. Ich misch mich da nicht Nein, ein. Nein, die Gouvernante lässt mich nicht raus. Ich kann dir da nicht helfen. Warte, warum kann ich denn nicht? Vielleicht komm ich morgen Nachmittag schon wieder. Ägypt, Spanien oder Kathmandu. Höchste Zeit. Leben frei wie ein Zigeuner mit der Zither unterm Arm. Nur tun, was ich bin. Adieu, Sissi. Was ich tu. Sei brav. Ich möchte mal so sein wie du. Je vous en prie, Prinzessin. Sie müssen sich umziehen. Ich hasse es, mich umzuziehen. Ich hasse es, Prinzessin zu sein. Mehr Prinzessin. Wenn ich keine Prinzessin mehr wäre, dann würde ich zum Zirkus gehen. Als Kunstreiterin oder Artistin. Ich kann schon auf dem Seil tanzen. Ich werde es Ihnen zeigen, Madame. S'il vous plaît, venez maintenant.